1. Als ICH ernüht aufblickt, so ICH plötzlich via Wagen, die Swischen zwei Bergen aus Bronze hervorkamen. 2. Der erste Wagen word von Rotbraunen für den Jesogen, waren der zweite Schwarz für der Hat. 3. Der dritte Wagen bisaus Weiss für der und der Wirt geschickt. 4. Daraufhin fragte ICH den Engel, der imit mir sprach, mein Herr, was bedeuten dies Dinge. 5. Der Engel antwortet mir, dass dies die via Geister des Himmels seien, die Aussehen, nach dem Sie vor dem Herrn der Gansen oder gestanden hatten. 6. Der Wagen mit den Schwarzen Ferden zog in Richtung der Nordlichen Lande, gefolgt von den Weißen Ferden, waren die Geschichten Ferder in die Südlichen Lande aufbrechen. 7. Auch die Rotbraunen Ferder zogen aus, und als Sie den Wunsch äußerten, die Erde zu durchstreifen, befahl ihnen, getten durchstreif die Erde. Daraufhin durchstreiften Sie die Erde. 8. Dann rief mich und sagt, sieh, Diogenogen, die in die Nordlichen Lande sehen, where den meinen Geist dort beruhigen, in dem Sie das Gerichten den Nordlichen Landen vollstrecken. 9. Das Wort des Her in Erging daraufhin in mich. 10. Nimm die Gaben der Aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Gemindent gegen, die von Heldai, Tabija und Jadaja gespendet worden. Gehör noch am selben Tag persönlich in das Haus von Joja, dem Sohn Zephanjas, wohin Sie aus Babylon gekommen sind. 11. Dort sollst du Silber und Gold nehmen, daraus Kronen an Fertigen und Sie Zerubbabel Soe Jodwa, dem Sohn Josadax, dem Hohen Priester, auf das Haupt setzen. 12. Und sprich zu ihnen, so sprich der Herr der Heerscheren, sieh, ein Mann namens Spross Worden seinem Ort wachsen und den Tempel des Herrn bauen. 13. Er wird den Tempel des Herrn bauen und groß Ehre empfangen, so dass auf seinem Thron sitzen und herrschen wird. Ein Priester wird zu seiner Rechten stehen und zwischen ihnen beiden wird friedliches Einvernehmen herrschen. 14. Die Kronen sollen jedoch als Erinnerungen Heldai, Tabija, Jadaja und Joja, den Sohn Zephanjas, im Tempel des Herrn verbleiben. 15. Auch Menschen aus der Fern werden kommen, am Tempel des Herrn mitzubauen, damit erkennt, dass der Herr der Heerscheren mich zu Jut gesandt hat. Dies Wort geschehen, wenn den Geboten des Herrn, Jus Gottes, trulich gehorcht.